So ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Diese Sendung heute Nacht ist ein Experiment. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir versuchen es ganz einfach mal. Das Thema dieser Sendung heißt und lautet Club der Millionäre. Ich möchte gerne ausschließlich mit Leuten reden, die reich sind oder die sogar stinkereich sind, die mindestens 1 Million auf der hohen Kante haben, die mindestens 1 Million Mark besitzen, gerne noch viel, viel mehr oder gar hunderte von Millionen. Nun ist das natürlich wirklich ein schwieriges Unterfangen und ich weiß nicht, ob reiche, wirklich sehr reiche Leute sich hier in der Öffentlichkeit äußern. Wenn das nicht klappt, dann machen wir die Sendung ganz einfach auf und ihr könnt dann zu allen möglichen und unmöglichen Themen anrufen. Aber wir versuchen es erstmal. Club der Millionäre, so heißt unsere Sendung. Und ihr, die Millionäre, könnt hier sogar umsonst anrufen, es kostet euch keinen Pfennig. Nämlich 0800 5678 111. Also ich bin riesig gespannt. Oder ihr könnt auch faxen, wenn ihr euch ein bisschen vorsichtig an uns herantasten wollt. Unter 0800 5678 110. Wir können natürlich ganz anonym miteinander reden. Das sollte überhaupt gar kein Problem darstellen. Ja, jetzt habe ich hier jemand in der Leitung. Eine junge Dame, 18 Jahre alt, Milena. Guten Morgen. Morgen. Club der Millionäre. Bist du eine Millionärin? Ja, würde ich schon sagen. Ehrlich? Ja. Dann erzähl mal, wie kommt das? Und zwar, als ich 16 war, ist meine Oma gestorben. Ja. Und also zu der hatte ich nicht so sehr viel Kontakt. Mhm. Die sind im Krieg ausgewandert und haben in Amerika eine Bank aufgemacht, also mein Opa. Mhm. Und also die ist auch jetzt noch existent und ist auch so bekannt recht. Mhm. Und mein Opa, der ist schon vor längerer Zeit gestorben und hat meiner Oma seine ganzen Anteile vermacht. Mhm. Und die hat meine Oma dann irgendwie verkauft und ja, als sie dann gestorben ist, war ich sozusagen Alleinerbe. Alleinerbe? Darf ich fragen, wie viel du geerbt hast? Also insgesamt 16 Millionen Mark. 16 Millionen Mark, ist das wahr? Das ist ja Wahnsinn. 16 Millionen Mark? Ja. Ein junges Mädchen von 18 Jahren hat 16 Millionen Mark geerbt. Damals 16 Jahre. Ja. 16 Millionen Mark. Mhm. Bist du denn, seid ihr generell eine reiche Familie, deine Eltern, oder hat es euch wirklich wie aus heiterem Himmel getroffen? Nee, also meine Eltern, die haben auch schon was. Die sind auch schon. Von Kante, ja. Ja. Als du das erfahren hast, dass du Alleinerbin bist von 16 Millionen Mark, was geht denn da in einem vor? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Ich habe das auch, wir waren beim Notar und meine Eltern wussten das auch nicht. Mhm. Und also es wusste eigentlich niemand, dass es so viel Geld überhaupt ist zum Vererben. Mhm. Und also meine Oma, die hat uns schon vorher darauf angesprochen, dass sie eben mich so gut wie zum Alleinerbe macht. Mhm. Aber es hat niemand damit gerechnet, dass es so viel Geld ist, weil meine Oma auch recht großen Fuß gelebt hat. Mhm. Und ja. Und ja, dann habe ich das beim Notar erfahren, also und zwar. Der Notar hat das verkündigt dann. Ja. Also da stockt einem doch wahrscheinlich der Atem, ne? Ja, schon irgendwie. Und wie kommt das denn, wenn du sagst, dass du gar nicht so einen engen Kontakt zu deiner Oma hattest, dass du jetzt die Glückliche geworden bist? Ja, es ist halt so, wenn sie hat halt in Amerika gewohnt und wir hier in Deutschland. Und das ist halt einfach so, sie kam zweimal im Jahr oder einmal im Jahr hierher. Ich bin ein oder zweimal halt rüber geflogen, aber es war halt nicht so jetzt so der super enge Kontakt halt. Warst du denn die einzige Enkelin? Ja. Ja. Sind deine Eltern nicht sauer, dass sie das nicht geerbt haben? Nein. Nein, das war also klar. Nee. Also da gibt's keinen Neid. Nee. Mhm. Also sie haben auch keinen Grund, neidisch zu sein oder so. Also. Mhm. Nur nochmal, um mir so die Verhältnisse ein bisschen vor Augen zu führen. Würdest du sagen, dass deine Eltern auch, also durchaus auch Werte haben, die auch so an die Millionen rankommen? Ja. Das schon. Also so ein bisschen kennt ihr euch schon in den Ebenen aus. Mhm. Was macht denn jetzt so ein junges Mädel wie du mit 16 Millionen Mark? Es ist so, bis jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Weil ich weiß selber, dass ich unheimlich schlecht mit Geld umgehen kann. Mhm. Und ich sag mir, wenn ich jetzt an das Geld rangehe und mir immer so mal hier 1000 Mark nehme und da 1000 Mark, ich weiß, das ist nicht viel im Vergleich zu so viel Geld, aber dann ist irgendwann weg. Und also ich weiß, dass wenn ich studieren will, dass ich vielleicht ein Jahr an eine richtig gute Uni gehen will. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Wo ist denn das Geld im Moment? Wie ist das denn angelegt? Also es ist so, ich habe 4 Millionen Mark, also schätzt man, dass das in den Immobilien steckt. Und 12 Millionen Mark habe ich so, sage ich mal, geerbt. Und da haben wir jetzt halt die Rechtsanwälte von meinen Eltern so angeschaltet und die haben jetzt angefangen, das so peu à peu alles anzulegen und wollen das halt jetzt verschiedene Dinge. Du hast irgendwo ein Girokonto oder ein ganz profanes Sparkonto? Ein ganz normales Konto erstmal. Und wie viel ist auf deinem ganz normalen Girokonto im Moment? Ja, 12 Millionen Mark. Die 12 Millionen, die fast 12 Millionen sind da drauf. Und man versucht das jetzt peu à peu anzulegen. Ja. Das ist ja, ritzelt dir das nicht unter den Fingern, da mal hinzugehen und dir einen Porsche zu kaufen oder weiß ich was? Also ich habe mir jetzt für die Sommerferien 2000 Mark genommen und bin davon in Urlaub gefahren. 2000 Mark, wie bescheiden. Ja. Wie bescheiden. Das ist vielleicht für jemanden, der also der noch nie die Erfahrung gemacht hat, und die meisten von uns haben diese Erfahrung noch nie gemacht, gar nicht vorstellbar, dass man da auch so, es klingt ja fast so, als hättest du ein bisschen Angst vor dem vielen Geld. Ja, habe ich auch eigentlich. Ja. Erzählst du das eigentlich in deinem Freundeskreis? Nein. Also nur meine beste Freundin weiß es. Aber sonst weiß es niemand. Hast du einen Freund? Ja. Weiß der das? Nein. Der weiß es auch nicht? Nee. Warum hast du es dem noch nicht erzählt? Weiß ich nicht. Es ist halt schon, ich weiß, es war früher schon so, als ich jünger war, da hat es immer geheißen, hier von wegen Arzttochter, Rechtsanwalttochter. Und es ist immer so, dass man so ein bisschen Vorurteilen gegenübersteht. Und deswegen möchte ich das nicht. Es könnte ja auch passieren, dass plötzlich die Jungs ganz interessiert an dir sind, weil du eben so viel Kohle hast, wenn es durchsickern würde. Ja, aber wenn ich das nur sagen darf, ich glaube, das ist eigentlich nicht nötig. Nee, du nicht, aber glaub mir, dass es das wäre, mit Sicherheit so. Wie freundlich die Welt plötzlich vielleicht zu dir würde, wenn das so nach außen gelangen würde, bin ich sicher. Und ja, das ist sehr schwierig dann für jemanden, der betroffen ist, in deinem Fall sich dagegen, also da die Guten von den Schlechten zu sortieren. Die wirklich. Ja, und ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass jeder mir dann freundlicher gesonnen ist unbedingt. Vielleicht will man sich doch einschleimen bei dir und erhofft sich irgendwelche Vorteile durch die Freundschaft und Bekanntschaft mit dir. Sag mal, du bist noch gehst noch zur Schule im Moment, ja, ne? Du verfolgst die Nachrichten, du liest Zeitung. Ja. Und du siehst tagtäglich, so wie wir alle, von ungeheurem Elend auf der Welt. Ja. Da brauchen wir gar nicht weit zu gehen, das haben wir vor der Haustür quasi. Ja. Hast du darüber schon mal nachgedacht, dass du vielleicht einen Teil des Geldes irgendwie spendest oder in einen Fonds steckst, der irgendwie gute Dinge unterstützt, irgend sowas? Ja, an Weihnachten habe ich das jetzt gemacht. Also da habe ich mit meinem Vater, weil meine Eltern an Weihnachten auch immer spenden, da habe ich mit denen überlegt, und zwar gibt es da in Düsseldorf irgendwie so Ärzte und die haben halt Geld zusammengesammelt für einen Krankenwagen für einen Gebrauchten, damit die zu den Obdachlosen immer fahren können. Und also da habe ich insgesamt auch, ich weiß nicht, mit meinem Vater zusammen 5000 Mark gespendet. Man hätte ja noch ein bisschen mehr sein können. Ja. 5000 Mark ist ein Klacks für dich. Ja, ich weiß, aber... Ich will es dir gar kein schlechtes Gewissen machen. Das ist sicher eine schwierige Aufgabe, damit umzugehen. Was ich dich noch fragen möchte, wir alle, die wir normal leben, überlegen ja so, wie wird die Zukunft sein, wie kriege ich mein Leben geregelt, welche Wünsche möchte ich mir noch erfüllen. Diese Fragen brauchst du dir eigentlich gar nicht zu stellen. Du bist existenziell absolut abgesichert und du kannst, wenn du willst, dir im Prinzip alles kaufen, was du möchtest. Ist das nicht auch ein bisschen langweilig und öde? Es ist ja so, dass ich später ganz normal Abend arbeiten möchte und... ja, aber du hast das Wissen. Ja, es ist schon so, dass ich weiß, dass ich es eigentlich gut habe, dass ich abgesichert bin. Es ist so, ich habe mir früher überlegt, ob ich entweder Kommunikationswissenschaften oder Kunstwissenschaften studieren will. Und Kunstwissenschaften haben meine Eltern gesagt, ja, von wegen ist so, dass es halt nicht so viele gute Jobs gibt. Und es ist schon schön, wenn man jetzt weiß, man kann eigentlich das studieren, was man möchte. Und ist nicht unbedingt darauf angewiesen. Auch so materielle Dinge meine ich, Melina. Also viele von uns haben ja so die Vorstellung, ja, später mal kaufe ich mir vielleicht wie gesagt, einen tollen Porsche oder irgendeinen Sportwagen oder der eine träumt von einer Eigentumswohnung, der andere vom Haus. Du brauchst da ja gar nicht von träumen. Was hast du eigentlich für Träume? Materielle Träume jetzt, oder? Mhm. Ja, ich frage allgemein. Materielle kannst du ja eigentlich gar nicht haben, weil du brauchst ja nur so zu machen und letztendlich hast du es. Ja. Was ist dein Lebenstraum von der Zukunft? Ich denke, das, was sich einfach jeder normale Mensch aufwünscht, dass ich im Moment, dass ich mit meinem Freund zusammenbleibe, dass ich mich mit meiner Freundin weiterhin so gut verstehe. Also so ganz normale Sachen halt. Hast du dir mal überlegt, wann du das deinem Freund sagst, dass du so unglaublich reich bist? Nee, noch nicht. Also es ist auch nicht so, dass ich das jeden Tag dran denken würde oder ja, so. Ja, ich merke das schon. Du hast das sehr weit weg gespeichert von dir. Ja. Ne? Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Halbes Jahr. Ach ja, gut, dann muss das auch noch nicht gleich ihm auf die Nase binden. Jetzt möchte ich dich zum Schluss doch noch fragen, das ist ja doch ein sehr brisantes Thema für dich, das merke ich ja auch. Woher kommt der Mut und die Motivation, jetzt hier bei mir anzurufen und das doch in einer so großen Öffentlichkeit zu erzählen und vielleicht sogar zu riskieren, dass die Stimme erkannt wird? Es ist einfach so, ich denke schon, dass ich zu wenig Ansprechpartner für sowas habe vielleicht. Und ich meine, klar, mit meinen Eltern kann ich drüber reden, aber die sehen das halt auch alles so von der geschäftlichen Seite, sage ich mal so. Was machst du jetzt damit, wie legst du das an? Und ja. Also ich sage ja immer in solchen Situationen so einen Satz, also wenn sich bei uns jemand meldet, ein anderes junges Mädchen, das vielleicht auch 16 Millionen Mark geerbt hat, dann stellen wir gerne den Kontakt zu dem Mädel her und dann könnt ihr eure Erfahrungen austauschen. Aber das wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Also, findest du, dass du jemand bist, den man beglückwünschen sollte? Ja, ich würde mich auf keinen Fall bedauern. Ja, genau. Also ich beglückwünsche dich. Und weiß das sehr wertzuschätzen. Du bist wirklich vom Glück geküsst. Wirklich. Ja. Also das brauche ich dir, glaube ich, gar nicht ausführlich zu sagen. Und es gibt die meisten Menschen müssen, weiß Gott, mehr rackern und ackern. Vielleicht gäbe es vielleicht noch einen Aspekt, dass du darüber nachdenkst. Dieses ganz blinde Spenden finde ich auch blöd. Aber vielleicht könntest du dir überlegen, irgendwie dich in eine Initiative oder in einer Gruppierung oder in einem Fonds zu aktivieren und zu engagieren, wo du es auch ein bisschen im Blick hast, dass auch was Ordentliches mit dem Geld angestellt wird. Ne? Ja. Der Günter Grass, der... gesagt, hier wusste ich das halt. Ja. Das war von Bekannten und da wusste ich halt, was mit dem Geld passiert. Und unser neuer Literatur-Nobelpreisträger, der Günter Grass. Ja. Der kriegt ja auch eine ganze Menge Kohle für den Preis und hat heute schon gesagt, dass er es in verschiedene Gruppierungen steckt, wo er dann auch genau weiß, die teilweise von ihm selbst gegründet wurden, dass da auch Gutes mitgemacht wird. Ne? Ja. Milena, ich wünsche dir auch alles Gute und dass das Geld dein persönliches Glück nicht zerstört und nicht erdrückt. Ja. Ne, da passt wirklich auf. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, danke. Milena. Tschüss. Ciao. Das ist ja sehr spektakulär. Das hätte ich ja überhaupt nicht erwartet, dass jemand mit so einer wahnsinnigen Geschichte sich hier bei uns meldet. Club der Millionäre heißt unser Thema heute Nacht. Und ich möchte gerne mit Menschen reden, die sehr reich sind. Vielleicht durch eine Erbschaft, wie wir es gerade von Milena erfahren haben. Vielleicht durch einen Gewinn, aber vielleicht auch ganz einfach durch eigener Hände Arbeit, dass jemand richtig toll was geschafft hat und zum Millionär geworden ist. Telefonnummer 0800 5678 111, eine gebührenfreie Telefonnummer, muss ich heute eigentlich nicht sagen bei dem Thema, bei den Anrufern. Gabi, 45 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Bist du auch eine Millionärin? Ja, aber gegen Milena ein armer Schlucker. Ein armer Schlucker, wie viele Millionen hast du denn? Genau 10% von dem, was Milena hat, 1,6 Millionen. Ist auch nicht so ganz übel. Nein. Würde ich auch nicht Nein sagen. Mir reicht's auch. 1,6 Millionen Mark, ja. Ist das dein Vermögen oder wie kommst du jetzt genau auf diese Zahl? Ja, ich habe etwas mehr, also abgerundete 1,6. Ja, wie hast du... Das schwankt immer, ich habe ein Drittel festgelegt in Aktien und Wertpapieren und zwei Drittel als festverzinsliches, mal für 2 Monate, im Moment für 6 Monate und so weiter. Und das schwankt dann immer so. Das heißt, du lebst von den Zinsen, von dem Geld? Richtig, davon lebe ich. Darf ich mal fragen, wie viel bei so viel Geld im Monat so rüberkommt, was du verpassen kannst? Schwer zu sagen. Wenn das jetzt so indiskret ist, dann sag es gleich. Das ja, ist schwer zu sagen. Also meine Mutter bekommt noch einen Teil davon als Rente. 2.500 Mark bekommt meine Mutter von mir. Und ja, ich habe eigentlich zum Verprassen, hätte ich 2000 Mark vielleicht oder auch 2500 Mark. Mhm. Genau, tue ich aber nicht, brauche ich nicht. Brauchst du nicht? Nee, brauche ich nicht. Also du bist eine sparsame Millionärin? Ja, war ich schon immer. Jetzt aber die Frage, wie bist du an diese 1,6 Millionen Mark gekommen? Ja, das war folgendes. Mein Bruder und ich haben ein Haus geerbt vom Großvater, beziehungsweise der ist 1962 verstorben und mein Vater hat das zuerst geerbt als Vorerbe. Mhm. Und vor knapp 4 Jahren ist mein Vater verstorben. Und dann haben mein Bruder und ich das geerbt und dann vor 2 Jahren verkauft und da kamen 3,25 Millionen raus und die sind dann geteilt worden zwischen meinem Bruder und mir. Ist dann aber auch ein ordentliches Haus, ne? Ja. Ein großes Haus gewesen. Ja, ein großes Haus. Ein Mietshaus vermutlich. Ein Restaurant und mit einigen Hotelzimmern auch noch. Mhm. Was hast du vorher gemacht? Warst du eine ganz normale berufstätige Frau? Ja, ja. Was hast du gemacht? Gelernt habe ich Verkäuferin und ich war am Schluss Geschäftsführerin. Ja, also du kommst eher aus einem einfacheren Milieu, würde ich sagen. Nee, gar nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Ich war nur halt in der Schule immer ein bisschen faul und bin aber direkt vom Gymnasium aus direkt in den Familienbetrieb gekommen, geschäftsmäßig. Nun ist das ja alles noch gar nicht so lange her, dass du dieses Geld bekommen hast. Ja, aber ich hatte immer schon Geld. Du hast immer schon Geld. Ja, ja. Ich habe mit 4 Jahren schon angefangen zu arbeiten und ich war auch immer schon reich, weil ich immer sehr viel gespart habe. Du hast mit 4 Jahren angefangen zu arbeiten? Ja. Wie das denn? Also Zeitungen zum Alträucher, den es damals noch um die Ecke gab. Wie süß. Und dann hast du immer ein paar Groschen bekommen oder so? Groschen noch nicht, Kupferpfennige. Also das liegt schon, du hast so eine Ader dafür. Ich habe eine Ader dafür, ja, absolut. Ich komme da voll auf meinen Großvater. Mhm. Na gut, aber du hast dann ganz normal gearbeitet. Nachdem diese große, beachtliche Erbschaft kam, hast du dann nicht mehr gearbeitet. Zunächst noch. Ach so, zunächst ja. Ja. Ja. Und wie kam dann die Entscheidung zu sagen, nee, ich mach's dann doch nicht mehr? Das hatte einen ganz anderen Grund. Ich wäre normalerweise heute noch in dem Geschäft. Ach so. Aber da wurde vor guten 2 Jahren, vor zweieinhalb Jahren wurde meine Mutter krank und brauchte mich und da wollte ich unbezahlten Urlaub haben und entgegen vorheriger Absprachen ging das dann auf einmal nicht mehr und dann habe ich gesagt, naja gut, wenn das nicht geht, dann muss ich eben gehen. Ach so, verstehe. Was man natürlich bei so einem finanziellen Hintergrund ganz leicht sagen natürlich. Kann. Ich dachte, du hättest sie jetzt auf die faule Haut gelegt, nachdem das Geld da war. Nein, nein, überhaupt nicht. Das wäre kein Leben für dich. Doch, das ist ein wunderbares Leben für mich. Das ist auch mein größter Luxus, dass ich jetzt meine Faulheit ausleben kann. Mhm. Also gibt es keine Pläne, irgendwann nochmal berufstätig zu werden? Nein, nein. Das nicht? Muss ich nicht. Musst du nicht. Also wenn du so Freizeit hast, was machst du denn dann alles? Hast du auch Spaß an Luxus? Und? Ja, Spaß schon. Also für mich, mir macht schon Spaß, dass ich sagen kann, jetzt das und das Auto, das finde ich toll. Das ich besitze noch nicht mal ein Auto. Kein Auto? Nein, ich brauche keins. Wie wohnst du denn? Ich wohne in einer fast 100 Quadratmeter Wohnung. Zur Miete? Drei Zimmer, zur Miete. Zur Miete sogar. Und habe 10 Minuten mit der Bahn zum Kölner Dom. Aha, ach hier aus Köln. Ja. Ah ja. Und was will ich denn mehr? Was will ich mit einem Auto? Ja, aber wenn man so viel Kohle bekommt, war nicht die erste Überlegung, Mensch, jetzt kaufe ich mir eine schicke Eigentumswohnung hier in Köln. Nee, Eigentumswohnung schon gar nicht. Oder ein tolles Haus in Lindenthal. Nein, um Gottes Willen. Auch nicht. Warum? Nee, nee. Warum nicht? Ach nee, da hängt mir zu viel. Wir haben ja ein Haus in der Kölner Südstadt, ne, wo meine Mutter ja noch lebt. Und das kommt ja auch irgendwann mal auf mich zu. Also was soll ich damit? Nee, ich brauche sowas aber auch alles nicht. Also für dich wäre das eher so ein Klotz am Bein, das ganze Eigentum. Ja, auf jeden Fall. Man hat mich gerade gewundert, du sagst, ich brauche gar nicht mal 2000 Mark zu verprassen, so zum Verpassen im Monat. Nicht. Das ich bin sehr nicht sparsam oder auch nicht geizig. Aber bescheiden, ne? Ja, ja. Ich sehe die Notwendigkeit auf der einen Seite und eben halt die Nicht-Notwendigkeit auf der anderen Seite, wie zum Beispiel ein Auto. Mhm. Natürlich habe ich mein Lieblingsauto, aber was nutzt mich das? Das steht dann hier rum. Ne? Was wäre denn dein Lieblingsauto? Ja, darf ich das sagen? Ja, na klar. Der Z3 von BMW. Ach Gabi, gönn ihn dir doch. Nee, pass auf. Die 60.000 hast du doch locker noch ja, übrig. Ja, natürlich, aber trotzdem, pass auf, das ist eine praktische Sache. Ne? Ja. Es ist ein reiner Zweisitzer, noch nicht mal mit einem Notsitz. Ich weiß, drin ja. Gesessen. Ich weiß. Ja, ich habe aber einen Hund. Ja. Und entweder ich kann in diesem Auto einen Menschen mitnehmen oder den Hund. Das stimmt, ja, das ist wirklich ein Problem. Geht nicht, ne? Also mich wundert das sehr. Wenn ich so viel Geld hätte, ich bin ja eigentlich der Verpasser. Ja, ich überhaupt nicht. Ich liebe es, toll essen zu gehen und da auch mal ein paar noch mal hinzuschmeißen, wenn ich's habe. Sowas mag ich alles gar nicht. Machst du alles gar nicht? Nee, bin ich überhaupt also nicht mal hier Domhotel, Excelsior Hotel in Köln, richtig schick mal. Ja, einmal im Jahr. Höchstens. Einmal im Jahr, ja. Ich gehe lieber in eine richtige kölsche Kneipe, stelle mich da an die Theke. Ist auch schön, da lecker Kölsch, 2 Mark und dann habe ich den meisten Spaß mit normalen, in Anführungsstrichen, normalen Menschen. Also ist schon erstaunlich, ist wirklich erstaunlich. Also auch solche vernunftsgemäßen Überlegungen mit dem Auto, mit dem Zweisitzer und so, wäre mir alles egal, wenn ich Spaß hätte, würde ich mir kaufen. Dann hätte ich ihn halt und würde dann halt ab und zu mit dem rumdüsen. Ja, ja. Was ist denn dein Traum noch vom Leben? Dass ich meine Mutter noch so lange wie möglich habe und dass ich dieses Leben, wie ich jetzt lebe, noch so lange wie möglich leben kann. Gibt es bei dir auch so ein bisschen sowas? Milena hat es ein kleines bisschen angedeutet vorhin. So eine Dankbarkeit gegenüber, nennen wir es mal Schicksal oder so. Das, ja, auf jeden Fall. Das schon, ja. Ja, aber schon immer. Weil du siehst ja rundherum, wie die Menschen sich quälen müssen. Ja. Vielleicht für 800 Mark im Monat Sozialhilfe oder nicht mal. Und du lebst ja nun wirklich wunderbar. Ja, ich kann wirklich durch die Welt gehen und kann sagen, mein Gott, was habe ich für ein Glück gehabt. Also erstens das, zweitens auch noch mit allen anderen. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Und ziehe auch aus jeder, auf Deutsch gesagt, Scheiße, ziehe ich immer noch ein Stückchen Gutes für mich selbst daraus. So nach dem Motto, wer weiß, wofür es gut war. Ne? Und wissen deine Leute um dich herum, dass du ganz gut betucht bist? Nein, eigentlich nur mein Bruder. Auch geheim alles? Ja, ja, sicher. Warum? Das muss auch keiner wissen. Ich meine, die Leute um mich herum, ich habe einen recht großen Bekanntenkreis. Und die können sich natürlich denken, die sehen ja, wie ich hier lebe. Auch meine Wohnung, die ist also jetzt nicht, ich habe auch geerbte Gemälde und was weiß ich was alles, Antiquitäten. Aber es ist alles geerbt, du kaufst ja auch keine schicken, teuren Möbel. Antiquitätenmäßig schon. Das schon, ja. Aber ich bin jetzt eigentlich so ausgestattet, aber das war ich auch schon vor 20 Jahren. Also man sieht schon, dass da ein bisschen Kohle ist im Hintergrund. Ja, ja, das sieht man schon. Die können sich natürlich denken, dass ich keine arme Frau bin. Habe ich das jetzt richtig so verstanden, dass die Antiquitäten so der einzige materielle Luxus ist, den du dir ab und zu gönnst? Und eine Spülmaschine. Und eine Spülmaschine. Ach Gabi, eine Spülmaschine. Was meinst du, wer heutzutage alles Spülmaschinen hat? Ja, ja, also, gut, aber das ist, sowas ist dann für mich doch schon Luxus. Ja, also wir Kölner sagen ja, jeder Jack ist anders, ne? Ja, eben ja. Auch die Reichen. Ich bin eben so. Ne? Ja, danke für deinen Anruf und für die offenherzige Auskunft, die du uns gegeben hast. Ich danke. Alles Gute, tschüss. Auch so, tschüss. Tschüss. Ja, ich bin auf der Suche, zweimal hat es ja schon wunderbar geklappt, nach Millionären, nach Menschen, nach jungen Menschen, nach alten Menschen, die sehr viel Geld haben. Und möchte mit euch darüber sprechen, wie ich es gerade mit Gabi und Milena ja schon gemacht habe, wie lebt es sich als Millionär? Wie seid ihr an das Geld gekommen? Welche Schattenseiten gibt es? Welche schönen Seiten gibt es? 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt ist Frank dran. Ich bin sehr gespannt, ob es auch zum Thema Millionär ist. Frank, 34 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen, Frank. Guten Morgen. Auch ein Millionär? Ja. Ehrlich? Wie steinreich bist du? Muss ich das unbedingt sagen? Gerne, ja, eigentlich schon. Also wir hatten gerade 16 Millionen. Ja, also ich bin ein bisschen reicher. Noch reicher? Ja. Also ich habe geerbt, also nach Abzug aller Steuern, 28,4 Millionen Mark. 28,4 Millionen Mark. Das ist ja unglaublich. Von wem hast du es geerbt? Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren? Ja. Von wem hast du es geerbt? Von meiner Tante, also es war eine Schwester meiner Mutter. Der Mann von ihr, der hat in der Fabrik, die haben Plastikteile hergestellt, so für Sanitär, für öffentliche Gebäude, für Sanitäranlagen, für Türgesetze, die an den Haupteingängen sind und sowas. Und sie hat die Firma verkauft nach dem Tod ihres Mannes. Und ich habe das dann geerbt, wo sie starb. Jetzt bist du der absolute Shootingstar im Moment hier bei uns in der Sendung. Mit 28,4 Millionen. Muss man da eigentlich viel Steuern zahlen, wenn man sowas geerbt? Sehr viel Steuern. Sehr viel. Würde ich sagen. Wie viel Steuern hast du zahlen müssen? 52%. 52%, das heißt, das waren viel mehr Millionen. Das war das Doppelte, ja. Über 50 Millionen. Ja. Ich meine, 28 reicht ja auch noch aus. Ja, denke ich auch. War das eine überraschende Erbschaft für dich? Ja, kann man sagen. Also ich habe nicht gedacht, dass ich das erbe. Aber sie hatte keine Kinder, hat keine Kinder mehr da, kinderloses Ehepaar. Du bist der wirklich alleinige Erbe. Ja. Und es ist wirklich, also an Bargeld sozusagen. Ne? Gut, es ist jetzt angelegt, das Geld. Wie hast du das angelegt? Wenn ich so viel Geld bekäme plötzlich, ich wüsste auch nicht, was ich machen soll. Wie geht man dann damit um? Also wem kann man überhaupt... Ich habe mich beraten lassen, ich bin zu meiner Hausbank hin. Ja, aber da fängt es ja schon an. Ich würde den Brüdern allen misstrauen. Ich würde denken, die wollen nur meine Kohle haben, auch die Hausbank. Wie kommt man an Leute, die einen wirklich objektiv beraten? Tja, gut, ein bisschen Vertrauen gehört schon dazu. Ich habe das halt sicher angelegt. Ich habe gedacht, lieber weniger Zinsen, aber dafür keine windigen Sachen. Was heißt denn sicher? Wie hast du es denn gemacht? Bei einem Investmentfonds. Ist das sicher? Das ist sicher, ja. Wie viel Millionen hast du in den Fonds reingepumpt? Rund 20 Millionen Mark. 20 Millionen Mark. Aber da kommt da auch dann wahrscheinlich ständig eine gute Rendite heraus, ne? Ja, ich habe das so gemacht, dass ich teilweise, um meinen monatlichen Lebensunterhalt so zu bestreiten, dass ich da eine gewisse Summe im Monat bekomme. Mhm. Darf ich dich auch fragen, wie viel du da im Monat bekommst? An Zinsen, nennen wir es mal Zinsen. Das sind ja in dem Sinne also Zinsen. Bekommen, an Zinsen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber bekommen tue ich 25.000 Mark pro Monat. Die kannst du so für dich wirklich ausgeben? Ja. Mhm. So, dass also, ich das Kapital möglichst niemals angreife. 20 Millionen in diesen Investmentfonds, dann bleiben immer noch 8,4 Millionen übrig. Wo sind die angelegt? Ja, in der großen Eigentumswohnung. Mhm. 188 Quadratmeter groß, in der Nähe, nein, Rhein-Main-Gebiet, sag ich mal, ich möchte das nicht verraten. Nein, um Gottes Willen, nein, bitte nicht. Und, ja, Autos, 2 Stück. Was hast du für Autos? Muss ich das sagen? Ja, natürlich, natürlich. Einen englischen, also kein Rolls-Royce, ein Jaguar. Ja. Und einen italienischen. Na, jetzt aber richtig raus, was für ein Ferrari oder was? Nein, Lamborghini. Ein Lamborghini? Ja. Ja. Ich finde das keine Schande. Also ich, wie gesagt, ich würde mir sowas auch kaufen, wenn ich so viel Geld hätte. Ich muss ehrlich sagen, der Lamborghini steht fast das ganze Jahr in der Tiefgarage. Schämst du dich damit zu fahren? Was heißt schämen? Ich habe da schon unangenehme Erfahrungen gemacht. Da habe ich plötzlich, wo ich wiederkam, bin ich einkaufen gegangen, habe den Wagen, wie man so ist, so dumm, stelle ich den normal ins Parkhaus rein und als ich wiederkam, war eine schöne SS-Rune draufgekritzelt auf dem Lack. Ne? Es gibt ja viel Neider. Ja. Die das einem natürlich dann noch zeigen. Ja. Ist es jetzt eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass du mit dem Wagen nicht rausfährst? Oder ist es doch noch so ein unangenehmer Beigeschmack, dass du denkst, das sieht zu protzig aus, damit zu fahren? Ja. Das auch. Im Moment war es wie eine Champagnerlaune, als ich damals das Geld bekam. Ich dachte, jetzt erfüllt er diesen Traum. Ne? Mhm. Vor vier Jahren bist du jetzt, nachdem du diese 28 Millionen im Sack hast, glücklicher als vorher? Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil? Ja. Warum? Das fängt mit der Liebe an. Inwiefern? Ich habe nur ganz schlimme, also ich habe sehr schlimme Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Inwiefern? Ich habe in so einer Nobel-Disco im Rhein-Main-Gebiet eine Frau kennengelernt, ein Mädchen. Und wir haben uns dann auch ein bisschen näher kennengelernt. Und ich, Dummkopf, das war noch ganz im Anfang, das ist schon jetzt eine Weile her. Sie ist dann zu mir gezogen, hat natürlich das alles so gesehen. Und ich blöd, man hat ihr eine Bankvollmacht gegeben. Bist du wahn? Bist du wahn? Ich hab mein Girokonto abgeräumt, ja. Wie viel hast du drauf gehabt auf dem Girokonto? War Gott sei Dank nicht so viel. Bist du wahnsinnig, einer relativ unbekannten Frau eine Vollmacht zu geben? Sie hat verstanden, mich mehr so in ihren Bann zu ziehen. Ich bin auch nicht gerade so der Knaller vom Aussehen her, sagen wir es mal so, dass ich jetzt hier der Supertyp bin. Wissen denn so, ich habe das gerade alle anderen auch schon gefragt, wissen denn deine Leute, dein Umfeld, dass du so schwer reich bist? Hat sich das rumgesprochen? Nur mein nächstes Umfeld, also meine Eltern, meine Stiefschwester. Na gut, aber letztendlich die Freunde auch, wenn die deine tolle Eigentumswohnung sehen, wenn die das... Ja, sicher. Natürlich auch. Ne? Die fragen dann ja auch, wie kannst du... Was hast du vorher gemacht eigentlich? Ich bin Diplom-Betriebswirt gewesen. Also einen normalen Job gehabt. Ja, und habe ja nachher bei so einem Bundesamt gearbeitet. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich sage so, was hast du vorher gemacht, dass du im Moment nicht mehr arbeitest, oder? Nein. Nee. Ist es nicht langweilig, so reich zu sein? Nein, das nicht. Das nicht? Was machst du den ganzen lieben langen Tag lang? Ich bin absoluter Multimedia-Freak. Aha. Ich bin oft so Internet, AOL und so. Ja. Aber ich mache selber Musik. Du gehst so deinen Hobbys nach. Ja. Aber ich höre daraus, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, von wegen unglücklich, dass du einsam bist. Einsam, sehr einsam. Ich lebe sehr zurückgezogen. Mhm. Ich bin wie so ein getretener Hund, der Schwanz einzieht und sich in der Ecke verkrümmelt, den ich dann, wo ich merkte, dass das gar nicht so toll ist, wie die meisten Leute denken, wenn du so reich bist, naja, was hat der für Sorgen? Er muss doch jeden Morgen, wenn er im Spiegel guckt, grinsen, ne? Ich bin so ein reicher Typ, ich kann mir alles erlauben, aber... Lief denn dein Leben, dein emotionales Leben, bevor du so reich wurdest, bevor du die 28 Millionen, muss man ja sagen, ist ja unglaublich. Normal, ganz normal. Nicht, das lief normal. Hattest du längere Beziehungen? Nein, ich hatte eine längere Beziehung, sehr gut. Aber das Mädchen ist leider gestorben. Und danach hatte ich immer nur so ganz kurze Sachen. Und im Moment läuft auch gar nichts. Ja, ich habe eine Freundin, also was heißt Freundin? Die habe ich auf einer Reise in Südafrika kennengelernt, in Kapstadt. Die wohnt jetzt in London. Ist eine Lehrerin aus Südafrika. Weiß die Bescheid, dass du so reich bist? Nein. Und will ich auch nicht verraten. Ja. ich habe da meine Gründe. Ja, du bist misstrauisch, ne? Das ist der Grund. Ja. Ich denke mal, wenn sie sich in mich verlieben sollte, oder sich in mich verliebt hat, das weiß ich ja nicht. Ich hoffe es. Von meiner Seite aus bin ich in sie verliebt, muss ich sagen. Aber du musst... Entschuldigung, sag erst mal zu Ende. Ja. Dann soll sie sich erstmal in mich verlieben. Und nicht in dein Geld. Und nicht in das Geld. Ne? Dann aber irgendwann sage ich dir natürlich. Aber du bist ja in der Bredouille, dass du dann dieser, zum Beispiel jetzt auch dieser Frau, irgendwelche Lügengeschichten auftischen musst, ne? Was du beruflich machst und ja, ich habe dir damals erzählt, ich bin Diplom-Betriebswirt und ich arbeite bei einer staatlichen Behörde in Deutschland. Ist zwar auch gelogen im Grunde genommen, ich arbeite ja nicht mehr da. Ist klar. Aber so eine Halbwahrheit, muss man sagen. Ja, okay, finde ich auch noch in Ordnung. Würde ich, glaube ich, genauso machen. Erstmal, um mal auszutesten, wie die Frau oder der Mensch drauf ist. Ich überspitze es jetzt mal so. Verfluchst du manchmal den Tag der Erbschaft? Ja und nein. Emotional, also so die Einsamkeit und so. Geld reich sein kann sehr einsam machen, sagen wir mal so. Und auf der anderen Seite ist es natürlich toll, wenn man in ein Geschäft reingeht. Man kann, braucht halt nicht auf den Preis zu gucken. Ich will noch mal auf die Einsamkeit zurückkommen. Was meinst du denn, nehmen wir mal an, wir spinnen jetzt mal, dein gesamtes Vermögen würdest du jetzt, das gab es ja immer wieder mal, dass Leute das gemacht haben, würdest du abtreten an jemand anderen und du wärst wieder der ganz normale Frank wie früher. Inwiefern meinst du, würde sich deine Einsamkeitssituation dann verändern? Ja, vielleicht hätte ich mir wieder mehr Vertrauen an die Menschen, sagen wir mal so. Würdest du dann auch mehr und engagierter an Menschen herangehen, was du jetzt vielleicht gar nicht mehr tust? Ja. Denke ich schon. Ich verstehe. Das heißt, das Geld bedingt auch, dass du dich mehr abkapselst. Ja. Das ist so. Also mein enger Freundeskreis, ich gehe auch natürlich raus und so, aber hauptsächlich so am Wochenende. Verreise viel. Also 4-5 Mal im Jahr bin ich unterwegs. So Single-Reisen gibt es ja heute schon. Ich würde dich gerne auch ansprechen, Frank, das habe ich gerade bei Gabi und Milena auch gemacht. Überkommt dich nicht auch manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du so viel Geld hast und es so super viel Armut überall gibt und dass du denkst, ich könnte da... Ich tue aber was dagegen. Was tust du dagegen? Also ich habe mehrere Patenschaften für Kinder in der dritten Welt. Ich unterstütze eine Schule in Südafrika, in Soweto, das ist so ein Stadtteil von Johannesburg. Warst du schon mal da und hast geguckt, was mit dem Geld gemacht wird? Nee, das nicht. Also ich habe damals mich da spontan bereit erklärt. Wir haben da so Schreiben damals gekriegt, da sind wir mit so einem Reisebus da durchgefahren. Und da hatten sie so Broschüren, ob man ihn unterstützen will für Schulen und so. Und da habe ich mich dann bereit erklärt, da was zu machen. Und ich spende auch, wenn irgend sowas ist im Jahr. Also ein gewisser Prozentsatz von meinem Zinseinkommen, das geht schon an wohltätige Organisationen, aber die wähle ich sehr genau aus. 25.000 Mark hast du im Monat für dich, ne? Für deinen privaten... Aber die gebe ich, das muss ich sagen, das klingt viel im Moment, aber die gebe ich nicht alle aus. Für was gibst du das, diese 25.000 Mark, gehen von diesen 25.000 Mark auch noch Gelder ab für diese Spendengeschichten? Ja. Das. Gut, dann bleibt ja immer noch wahrscheinlich eine ganze Menge übrig. Ja, bleibt eine ganze Menge übrig. Du hast eine tolle Wohnung, du hast Autos. Für was gibst du das Geld dann eigentlich aus? Und wenn du dann vor allen Dingen so zurückgezogen lebst? Für hauptsächlich für Kleidung, CDs, Schmuck. Schmuck? Du kaufst Uhren. Ich sammle Uhren. Ach so. Ist das auch so ein, das ist ja irgendwie ein abgedrehtes Hobby, teure Uhren zu sammeln. Ist das entstanden? Bitte? Da gibt es sehr teure. Ich weiß. Ist das erst entstanden, nachdem du so reich geworden bist? Ja, natürlich. Das hätte ich mir vorher nie erlaubt. Was hast du für einen Traum von deinem Leben? Wie stellst du dir in die Zukunft vor? Tja, eine Frau finden, die mich wirklich liebt. Also die mich liebt, nicht mein Geld. Das ist zwar schön, um das Leben zu erleichtern. Und halt so materielle Wünsche zu erfüllen, aber ich denke mal, das ist nicht alles. Kinder natürlich zu haben und Familie halt. Stichwort Familie. Du hast, hast du noch Eltern? Ja. Ja. Und mein Vater noch. Dein Vater und Geschwister auch? Eine Stiefschwester. Ja. Die zweite Heirat meines Vaters und meine Mutter starb. Hast du jetzt deine nächsten Verwandten auch mit Geld versorgt, nachdem du so viel bekommen hast? Ja, natürlich. Also mein Vater, der braucht sich keine Sorgen mehr zu machen. Und meine Schwester auch nicht. Ich glaube, recht in der Annahme, dass ich jetzt in deinem Sinne das auch sage und im Sinne derjenigen, die heute schon hier auf dem Sender waren. Ich schwöre, dass wir hunderte, wenn nicht tausend Bettelfaxe und Briefe bekommen. Wir werden alle vernichten. Ist das in Ordnung? Ja. Weil ich glaube, wir werden nicht hart drüber und ihr, mit denen ich jetzt hier gesprochen habe, werdet da auch nicht hart drüber. So hart das auch ist, aber ich glaube, wir müssen... Ja, gerade, also Frank ist auch nicht mein richtiger Name. Ist mir schon klar, ja. Ich habe vorher mit dem Axel gesprochen. Mhm. Und ich habe ihm meinen Namen gesagt, ich habe ihm auch meine richtige Telefonnummer gegeben. Mhm. Aber ich hatte halt sehr große Angst, auch wegen sowas. Ne? Mhm. Also ich garantiere euch allen, mit denen ich jetzt gesprochen habe oder mit denen ich noch spreche, dass überhaupt gar nichts an euch herandringt oder an euch herantritt, von dieser Seite aus überhaupt gar nichts. Ich habe eine Frage an dich. Du hast gerade deine Zukunft dir gewünscht oder formuliert, wie du es gerne haben möchtest, mit Frau und echter Liebe und so etwas. Mhm. Du kannst ja jetzt ja auch jeden materiellen Wunsch erfüllen. Bist du bisher noch zurückgeschreckt vor irgendeiner materiellen Sache, die du gerne hättest, aber wo du sagst, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht doch nicht tun sollte oder ob ich es tun sollte? Weiß ich, das ist eine Riesenjacht irgendwo. Oder? Ja, sowas habe ich mir schon mal gedacht. Ehrlich, habe ich genau das Schwarze getroffen. Ich war vor einem Jahr in Monaco zum Formel-1-Rennen und da liegen dann im Hafen natürlich das ganz, ganz toll. Das weiß ich, ja. Frank, ich war voriges Jahr in Portofino. Das wird dir was sagen, ne? Ja. Portofino ist ein ungeheuer edler Badeort in Ligurien, in Norditalien. Also mir schon zu edel. Ich fand es völlig abnorm schon. Ja. Aber Monaco ist noch abgedrehter. Ja, ich wollte erzählen. Und dann sitzen wir da in dem Hafen und trinken für 15 Mark, umgerechnet einen läppischen Cappuccino. Und da fährt eine Yacht rein. Das hab ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und je näher sie kam, da konnte man sehen, dass die war sehr schön designt und in Grau und ganz toll angepinselt. Und genau im Design der Yacht stand auf der Yacht obendrauf ein Hubschrauber. Also das Ding das war vielleicht so teuer wie dein ganzes Vermögen, ich weiß ja, nicht. Ja, denke ich mal. Ja, aber das wäre noch so ein Traum, den du gerne erfüllen möchtest. Ja, ja. Also ich habe mich mal erkundigt, es gibt Yachten, so, also die schon wirklich was hermachen, denke ich mal, so ab 3,8 Millionen Mark, aber die Unterhaltskosten im Jahr mit Liegeplatz und allem sind auch nochmal eine halbe Million pro Jahr. Das ist mir dann noch ein bisschen zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Also für so ein Blödsinn, so viel Geld auszugeben. Mhm. Weil du deine beiden, deine beiden dicken Autos fast immer in der Garage stehen hast. Wie? Also das ist hier so ein Nobel-Apartmenthaus, sag ich mal. Rechtsanwälte, Ärzte und solche Leute wohnen. Hast du denn auch noch ein profanes Auto, ein VW Golf oder sowas, mit dem du rumfährst? Das nicht. Ich habe nur meinen Jaguar, den nehme ich so normal zum Fahren. Den nimmst du normal zum Fahren. Ja. Also trau dich ruhig, mit dem Lamborghini auch rauszufahren. Ja, dann wird er beschädigt. Ja, das ist natürlich das traurig. Ich danke dir für das Gespräch, das war sehr aufschlussreich. Ich glaube, das ist sehr interessant, auch für das Publikum, weil wir normalen Menschen halt äußerst selten mit so schwerreichen Zeitgenossen uns unterhalten können. Und man hat immer so Idealvorstellungen, ne? Oder man macht sich da irgendwie so komische Gedanken, wie Menschen so leben. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das klingt blöd, das weiß ich, wenn man das so sagt. Ne? Aber es ist wirklich was dran. Es hat alles seine positiven und auch seine negativen Seiten. Und die negativen hast du ja auch jetzt für dich ausführlich gerade... Ja, das hat man ziemlich schnell. Man wird ziemlich schnell wieder aus dem Boden der Tatsachen geholt. Danke für deinen Anruf. So, ich mach erstmal Pause und trink was. Alles Gute, Frank. Ja. Tschüss. Tschüss. 28,4 Millionen, du lieber Onkel Otto. 1.38 Uhr und 45 Sekunden. Und jetzt machen wir hier eine kleine Pause. Exakt 1.40 Uhr, jetzt Radio 1 live und das WDR Fernsehen. Und wir haben heute Nacht eine experimentelle Sendung und sie scheint wirklich zu funktionieren, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet habe. Unsere Sendung heißt, und unser Thema heute Nacht heißt Club der Millionäre. Und ich wollte und möchte mich weiterhin mit Millionären unterhalten, mit Leuten, die wirklich sehr reich sind. Und die erste, ja, fast dreiviertel Stunde unserer Sendung hat das auch geklappt. Wir hatten Milena mit 16 Millionen, 28 Millionen, 1,6 Millionen. Also die Reichen trauen sich auch hier anzurufen und haben sehr offen, wie ich finde, über ihr Leben und auch ihre Probleme geredet. Und ich hoffe, das geht jetzt auch noch bis zum Ende der Sendung weiter. Das freut mich sehr. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Also es hören uns und sehen uns in der Tat auch sehr, sehr viele Menschen zu, offensichtlich, die Schweine und stinkreich sind. Ich bin mal gespannt, ob Frank, wir haben noch einen Frank jetzt dran, das auch ist, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, es fränkelt sich bei dir. Bitte? Es fränkelt sich bei dir. Es fränkelt sich, ganz genau, ja, ja. 50 Jahre alt. Richtig. Auch ein Millionär. Ich mache Millionen Umsätze in einer Branche, das Geld ist nicht ehrenwert, nenne ich mal so was, was ich mache, weil ich produziere Pornofilme. Du produzierst Pornofilme? Ja. Du bist ein Produzent von Pornofilmen? Ein Vertreiber und letzter Zeit auch Produzent von Pornofilmen. Und wie viele Millionen setzt du denn im Jahr um? Erstmal Umsatz. Ja, also ich werde mich diesem Verhör widerstellen. Haben deine Profis auch schon gefragt. Also ich darf ein bisschen ausholen. Also ich bin mit dieser Idee nicht geboren worden und hat zwei andere Karrieren hinter mir. Ich war ein ganz braver Lehrer. Lehrer? Ja, der aus gesundheitlichen Gründen irgendwie dann das Beamtenleben nicht fortsetzen konnte. Was hast du denn unterrichtet? Deutsch, Englisch und Erdkunde. Deutsch, Englisch Berlin und Erdkunde. Berlin in den 70er Jahren. Und, was sagst du, kurze Zwischenfrage an den Deutschlehrer, was sagst du zum Nobelpreis an Günter Grass? Ich bin kein Günter Grass-Fan, also ja. Ich schließe mich da den Reichranitzky ein bisschen an, aber ich gönn's ihm. Aber er hat's verdient schon, ne? Ja, ich hätte einen anderen gewünscht, aber das... Na gut, das müssen wir jetzt weiter vertiefen. Okay, du warst ein ganz normaler Deutschlehrer, ein braver Deutschlehrer. Ein Deutschlehrer, der sein Beamtenleben aufgegeben hat, ja. Dann als Journalist und auch ein Lichtlein in der Medien- und Kulturwelt, da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen, weil ich möchte ja anonym bleiben. Natürlich, ja. Auf jeden Fall seit 1993 bin ich auf eine Goldmine getreten durch einen ganz privaten Ausflug nach Amerika, wo ich als schwuler Mann irgendwie Gay-Wrestling, Nacktringen, Body-Worship und Körperhuldigung und also alles, was mit dem Thema Sport zu tun hat. Und da ich eben Sport und Sex ganz gerne verbinde und das eben auch eine persönliche Leidenschaft ist, habe ich versucht, diese Videos erstmal, also diese Lizenzen zu erwerben und bin wirklich für die Jungfrau zum Kind dazu gekommen, die nun zu vertreiben, musste irgendwie erfahren, dass das in Deutschland per Mailorder gar nicht erlaubt ist und dass dann eine Partneragentur in Holland gegründet werden muss. Also plötzlich war ich drin in dieser Krake von sogenannten Nischenvideos und Fetischvideos. Und der Geschäftsmann ist in dir erwacht? Ja, der war immer schon. Ich bin westfälisch und ich habe da immer schon so ein Talent eigentlich gehabt, so ganz. Also ich, deswegen auch auf die Frage, bist du Millionär? Also ein Millionär, Domian, wird hier nie sagen, er ist Millionär. Ein Westfale zieht sich nicht aus, bevor er ins Bett geht. Ja? Frank, er wird sagen, wir machen gute Umsätze und wir reinvestieren das. Du hast das jetzt sehr geschickt gemacht. Es war auch interessant, weil du die Lebensgeschichte erzählt hast. Aber ich bitte jetzt doch mal auf meine ganz klare Frage, wenn es nicht zu indiskret ist, aber wir sind ja hier relativ anonym, mir eine klare Antwort zu geben. Nämlich die Frage nach den Umsätzen, nach den Millionenumsätzen. Also wir überschreiten die Umsätze einer Anwaltskanzlei und einer Arztpraxis. Er sagt es mir nicht. Sagst du nicht? 100 Millionen, also, 50 nein, Millionen. Nein. Du gehst über die Millionen im Jahr. So, jetzt aber was uns alle natürlich viel brennender interessiert. Wie viel verdienst du im Jahr? Pass auf, das ist jetzt wirklich ehrlich. Ich kann dir das jetzt so nicht sagen, weil wir hatten einen Vorredner, der sagte, dass der Fiskus dich als Junggesellen 50% abzieht. Mhm. Also bist du permanent dabei, glaubwürdig, zurückzuinvestieren. Das fängt beim digitalen Schneidetisch an, bei digitalen Kameras, bei Reisen. Kannst du mir denn sagen, wie hoch dein Privatvermögen ist? Das musst du mir sagen können, wenn du es sagen möchtest. Ich kann es dir wirklich so nicht sagen, weil ich auch den Überblick nicht habe. Domian, was ich dir sagen kann, ich kann morgen ein Flugticket buchen nach New York, kann ich mitnehmen und sagen, wir gucken uns jetzt das und das an. Keine schlechte Idee. Ja, ich meine, du hast diese Freiheit wirklich, das zu tun, dahin zu reisen und das auch irgendwie in der Firma unterzubringen als einen Beleg von Modellsuche, ja. Also ich habe auch eine GmbH und eine Einzelfirma, also, und das eine schiebt das auf das andere. Das sind denn Internas. Pass auf. Ich respektiere und akzeptiere das, dass du keine klaren Zahlen nennen möchtest. Das ist halt jetzt so, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Und wir kapieren auch schon, dass du ein durchaus sehr wohlhabender Mann bist. Mhm. Du könntest eigentlich auch von heute auf morgen aufhören zu arbeiten, ne? Ja. Ja. Warum tust du es nicht? Ach, um Himmels Willen. Also das ist ja der Motor, der mich am Leben hält. Ich würde ja vereinsamen. Ich kann das alles sehr gut nachvollziehen, was hier gesagt wurde, dass man über seine Finanzen möglichst gar nicht spricht. Mhm. Du hast wirklich Parasiten und Kakerlaken am Hals in dem Moment, wo du diesen Geldbeutel zeigst. Das ist unklug. Nun bist du ja, das stelle ich mir so klischeemäßig vor, in dieser Pornobranche vielleicht auch in einem Milieu, das so eher so ein bisschen halbseiden ist. Stimmt. Ja, ich gehe noch weiter eigentlich. Es wird im Grunde genommen gleichgesetzt, also da ich ja früher in anderen Pools geschwommen bin, erfahre ich immer wieder, wenn ich damit so manchmal, weil ich so sehr offen bin so und manchmal damit rausdrücke und so weiter, dann ist das gleich Niedergang und Abgesang und runtergekommen. Also es wird gleichgesetzt wie mit, als wenn Kokain daran klebt oder Drogenhandel. Ist es so? Es wird gesellschaftlich, ist es nicht akzeptiert. Ich weiß, aber ich frage dich ja jetzt, du bist ja nur mittendrin, du bist ja im Zenit dieses Nein, Systems. Nein, also ich würde sagen, so was ich von der deutschen, also ich muss jetzt mal wirklich unterscheiden zwischen amerikanischer und deutscher Pornos. Mhm. Ich produziere erst seit 2 Jahren und muss also auch hier in den deutschen Blätterwald, also Tapso-Film und was sich da jetzt alles in letzter Zeit tut in Deutschland, Modelle suchen. Und das ist wirklich rührend, dass wirklich zeigefreudige, eitle, narzisstische Jungs und Männer einfach ohne jetzt, wer weiß wie, nun durchtrieben und verdorben zu sein, einfach Lust haben, auch so das als Fetisch zu sehen und schaffe ich das als Herausforderung, kann ich vor der Kamera das. Also, gehst du aber nach Amerika, wo das ein gerader härter ist, da ist das schon teilweise unglaublich hart. Da wird, also werden Erektionen wirklich nur noch mit Spritzen gesetzt, also das kommt nicht mehr von innen und da siehst du schon, also wie hart Vermarktung denn eben auch Menschen korrumpieren. Ich wollte auch darauf hinaus, dich zu fragen, ob du dich in dieser Szenerie menschlich wohlfühlst, in der du da arbeitest? Nicht hundertprozentig ja, aber ich begreife das, also für mich als auch einen Schwulen, der nun um die 50 ist und auch nicht mehr so, sagen wir mal, abends seine Erfolgserlebnisse feiert, als immer wieder neue Erfahrungen, wenn wir produzieren und was so menschlich abläuft am Dreh, am Set und wie das so zugeht, das ist schon, das berührt und das motiviert auch und das hinterher zu bearbeiten, das Material und das so weiter so am Schneidetisch, das hält mich, sagen wir mal, das schützt mich vor so einer bestimmten Einsamkeit, die ich... Bist du in einer Beziehung? Nein, in keiner Beziehung. Wenn du so viele Pornos produzierst und siehst, turnen dich Pornos an noch? Ja, ehrlich? Es gibt immer noch wieder Szenen, wo die Magie und wo die Art des Machens und so weiter, das sehe ich so, das nenne ich mein Indikator in der Hose irgendwie, wo das denn plötzlich funktioniert, selbst beim Drehen. Also ich mache selber Kamera, weil ich eigentlich auch ein bisschen voyeuristisch drauf bin. Ich habe den wirklich nicht angefangen, um des Geldes willen. Jetzt habe ich da was losgedreht, das muss ich verantworten, ich muss unheimlich viel Bürokratie bewältigen, monatliche Steuererklärung und so weiter. Du wirst also richtig, du wirst hart rangenommen. Was würdest du denn für dich beantworten, was überhaupt bedeutet dir denn Geld? Freiheit. Freiheit, keine Klinken putzen zu müssen, keinen Vorgesetzten zu haben, der mich... Du kannst über dein Leben ganz autonom entscheiden. Ja. Das ist das. Ja. Wir haben es gerade von den anderen gehört. Hast du auch mit dem Problem zu kämpfen, die Leute, die um dich herum sind, die um dich herum arbeiten, wissen, das ist der Frank oder wie immer du auch heißen magst, der hat schwer Kohle, das ist der Chef hier. Hast du nicht auch Angst vor Parasiten? Hast du nicht Angst, dass Leute oder Jungs, Männer sich an dich ranwerfen, nur weil du Kohle hast und nicht, weil du ein netter und toller Mann bist? Du, das ist alles schon passiert in der Phase meines Lebens, wo ich in der Kulturwelt irgendwie so ein bisschen brillierte und das vom Wohnung leer ausrauben bis über, also das kann ich alles, also das macht man durch und irgendwann schafft man es entweder wirklich da einen Riegel vorzuschieben und sich selber auch zu disziplinieren oder man ist immer das schreiende Opfer und sagt, ich bin beraubt. Ja, aber wie suchst du, wie erkennst du, ob es jemand ehrlich mit dir meint? Das ist eben das, deswegen spreche ich von Einsamkeit, also ich gehe kaum noch aus. Auch, das hat der andere Frank gerade auch erzählt. Ja, also ich meine, ich mache das manchmal so irgendwie mit Mitarbeitern und wenn es irgendwie so Gründe gibt, was zu feiern, wo ich den Schutz meiner Freunde um mich herum oder eines Teams habe. Aber Frank, ist man da nicht geneigt dazu, sich vielleicht auch Partner zu suchen, die gleich auf gleichem Range leben, die auch sehr reich sind? Das gibt, dass man sich in ein Milieu begibt, wo man wirklich dann nur solche Leute auch trifft. Also meine Erfahrung ist nur, dass Leute, die sehr reich sind, auch oft sehr abgedreht sind. Mhm. Mhm. Also das heißt, die haben sich schon, also wenn sie so über 30 sind oder so und ob Alkohol ist oder andere Drogen oder so, also bestimmte Macken zugezogen, die sind sehr schwierig zu bedienen. Und also man findet da auch keine guten Leute, das ist auch sehr schwierig. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dann könnte ich mir jetzt ja einen Strick suchen. Aber dadurch, dass ich junge Männer inszeniere und dass ich mich immer wieder, hier kommen ja Bewerbungen rein und hier treten Leute an und ich fotografiere die und so weiter, ergibt sich erstmal sowas wie eine Ablenkung von dem Problem, du bist eine einsame, schwule Sau. Ja? Also, das heißt... Schwule Sau wird mir immer erklärt, wenn ich das erzähle, was ich mache, da pfeife ich jetzt sofort... Ich hätte vor 3 Monaten noch ganz offen meinen richtigen Namen und... Ja, richtig, nach Franke schon, okay, ja, aber mehr erzählt. Aber ich habe einfach Erfahrung gemacht, das fängt in der Verwandtschaft an, wo das denn irgendwie deine Cousine weiß und du sagst, du komm doch mal vorbei und die sagt, ach, du und deine Videos, die hat nicht eins gesehen davon oder so. Was bei dir natürlich ein Doppelproblem, dass du einmal steinreich bist und eben das Geld aus so einer Arbeit herausziehst. Die befleckt ist, ja. Das haben wir ja nun gerade einige Mal gehört, sowas von Frank auch, dass eine Schattenseite die Einsamkeit ist. Aber diese Schattenseite ist nicht so gravierend, dass du auf das Geld verzichten würdest wollen. Das, so da ist es dann doch nicht, nein. Darf ich dich fragen, was du für ein Auto fährst? Ein Golf. Ein Golf? Ja, ein geerbten Golf. Also kein... Da hängt natürlich das Erbe dran und den halte ich so lange wie geht. Ich verstehe es ja nicht. Wenn ich so viel Kohle hätte, würde ich mir sofort einen Porsche oder einen dicken Benz kaufen. Nein, du meinst, ich hatte das. Ich hatte diese ganze Huldigung meiner Person, kann ich dir auch mal privat schreiben oder so. Ja. Das hatte ich irgendwie. Und als ich dann also in weißen Smoking-Anzügen auf Filmwellen rumflanierte und mich mit Filmförderung und all diesem ganzen Creme um dieser Torte herum dann irgendwie gutstellen musste, da kommt ja auch so ein Lebensekel hoch. Kann ich gut nachvollziehen. Also kann ich mir erahnen. Nicht nachvollziehen, ich erahne das, was du sagst. Und dann ist die, irgendwann sagst du dann hinterher, gut, dann kommen Auswanderungsideen oder du gehst erstmal wie ein Eremit auf eine Insel und meinst jetzt plötzlich, du wirst wieder Bauer oder so. Und dann kommt einfach in dir so ein Überlebensinstinkt, ja, das kann es nicht sein, du bist 50, du hast die Hälfte des Lebens vielleicht rum, mach was. Und ich bin in einer 6 Quadratmeter großen Garage mit meinem Büro angefangen, inspiriert von, und ich muss sagen, da habe ich von meinen amerikanischen Lizenzgebern wirklich unglaublich gelernt. Ja. Weil in Amerika beziehe ich meine Videos. Ich besuche die einmal im Jahr. Das sind alles diese Mega-Companies, die es da gibt. Zeus Video und wie das alles so heißt. Ich will das jetzt auch gar nicht. Das sind alte Männer, ja, die da die Fäden ziehen. Ja. Und die sind alle irgendwie Anwälte, Designer, die schmücken sich also nach außen mit ehrenwerten Berufen. In Wirklichkeit sind sie possessed. Das machst du nicht. Aber du verrätst mir sicher noch, die Garage ist war so und so viel Quadratmeter groß, damals, als du angefangen hast. Wie groß ist deine Wohnung heute? 130 Quadratmeter, ein Haus. Ein Haus, also du lebst schon in einem Haus. Ja. Letzte Frage an dich. Was war das? Du hast ja heute eine gewisse Abgeklärtheit, ne? Was, so habe ich den Eindruck, was materielle Dinge angeht, betrifft. Was war das für dich Dekadenteste, was du bisher dir gekauft hast, dir gegönnt hast, weil du so reich bist? Ein Stricher. Ein Stricher? Öfter. Öfter. Das machst du heute nicht mehr. Ich bin nicht ganz gefeit, da Nein zu sagen, aber auch das ist absolut im Griff und kann mich nicht mehr so in dem Ofen locken, dass ich dem Fleisch hinterherlaufe wie der Hund der Wurst. Also, Frank, das war auch sehr interessant, mit dir zu reden. Okay. Ich danke auch, dass du angerufen hast. Eine Bitte ja. noch. Du hattest neulich Rimming. Und da ich ja nun jeden Tag Briefe kriege, wo Anfragen sind auf Tit-Twisting, also Brustwarzenfolter oder so, Rimming musst du nicht so ganz komplikationslos weiterempfehlen, weil es ist ein Krankheitsüberträger, eins auch, wenn man sich sehr gewaschen hat. Also die Amerikaner empfehlen da so eine Alufolie, ja, so eine Backfolie. Und ja, das habe ich in so einem Safer-Sex-Clip gesehen. Ich fand das toll, das war mit Musik gemacht und diese Folie über den Arsch und dann kannst du da nun wüten. Toll. Aber es ist, selbst wenn es gewaschen ist, Hepatitis A und andere Sachen lauern da, also man sollte das nicht zu... Das ist sehr gut, dass du das gesagt hast. Das habe ich versäumt zu sagen. Okay. Du hast wirklich recht und wir kaufen uns alle jetzt diese Alufolien und legen dann damit los. Alles danke klar. für deinen Anruf. Gutes Backen. Ja, genau. Tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich den Konrad und der ist 33. Hallo Jürgen. Ja, Konrad, guten Morgen. Erstmal muss ich sagen, du machst eine klasse Sendung. Dankeschön. Ich sehe es meistens, wenn ich von der Arbeit komme, gleich als Einstieg. Du bist kein Millionär. Ich bin Millionär. Du bist auch ein Millionär, der auch arbeitet. Ein Arbeitsmillionär, ja. Jetzt, erste Frage auch an dich, wie groß ist dein Vermögen? also alles zusammen, ich schätze mal so 2,5 bis 3 Millionen. Also es hält sich noch in Grenzen im Vergleich zu meinen Vorrednern. Ja, das ist aber auch dennoch ganz schön, würde ich sagen. Ja, gut, ist schön. Nachdem ich auch arbeite und selbstständig bin, steckt natürlich auch viel da in der Firma drin. Hast du dir dieses Geld selbst erarbeitet? Teilweise. Ich habe eine Firma geerbt oder übernommen, die mein Vater gegründet hatte vor gut als mehr als 40 Jahren. Mhm. Und führe die jetzt weiter, allerdings mit gutem Erfolg. Wir haben etwas umstrukturiert und haben jetzt da erzielen in der Zwischenzeit gute Gewinne. Mhm. Also das heißt, ein Teil geerbt, aber du hast dann auch aus der Erbschaft was gemacht und das noch weiterentwickelt. Ich habe das noch aufgestockt, ja. Mhm. Ich habe gerade den Frank auch gefragt, was für ihn Geld ist und bedeutet. Wie würdest du das für dich beantworten? Was bedeutet dir Geld? Vor allen Dingen so viel Geld auch. Das Problem ist natürlich, dass dieses Geld meistens nicht in bar vorhanden ist. Es ist irgendwo gebunden in Immobilien. Es ist jetzt schon vielleicht eine Absicherung fürs Alter. Es ist aber auch die Freiheit, durch einen guten Verdienst die Sachen zu leisten. Wie der andere Frank auch gesagt hat, ich kann in ein Geschäft gehen, ich sehe eine Uhr, die vielleicht 4.000 oder 5.000 Mark kostet. Und wenn mir die gefällt, dann könnte ich mir die kaufen, auch wenn ich es vielleicht nicht tue, aber ich könnte, wenn ich wollte. Ja. Wir haben gerade von diesen Top-Millionären, die dann wirklich super steinreich sind, ein paar Mal anklingen gehört, als Schattenseite des Reichseins, die Einsamkeit. Ist das bei dir auch so? Oder hält sich das bei dir noch in Grenzen? Das ist etwas anders bei mir. Also ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, die bei mir im Geschäft mit dabei ist. Ich habe Kinder, ich habe 2 Töchter, eine mit 15, eine mit 12. Mhm. Und habe Gott sei Dank da Rückhalt, auch wenn die Familie teilweise durch die hohen Arbeitsstunden, die bei mir anfallen, nicht so viel hat. Also du bist ein glücklicher Reicher? Ja, bei mir ist es ja ein glücklicher Reicher im Großen und Ganzen. Ja, nur bei uns ist es so, wir leben auf einem kleinen Dorf, sind hier der größte Arbeitgeber. Mhm. Und da kann man auch seinen Reichtum, den man vielleicht auch hat, nicht so zur Schau stellen. Mhm. Du würdest das lieber zur Schau stellen oder dir auch mehr Dinge gönnen, die man so nach draußen zeigt, und du traust dich aber das nicht. Dieser Sportwagen, den du vorhin immer angesprochen hast zum Beispiel, das war schon ein Wunschtraum meines Vaters, den er sich leisten konnte, als er Familie mit 3 Kindern hatte, war für ihn dann natürlich nicht mehr angebracht. Ja. Und als er dann die Kinder groß genug waren, dann wollte er nicht mehr haben. Und ich bin an dem Punkt jetzt, dass dieser Sportwagen vielleicht in 2 Monaten vor meiner Tür steht, aber ich weiß, es wird Diskussionen geben, wenn die Leute das sehen, dass ich in so einem Auto fahre. Also er wird wahrscheinlich genauso wie bei dem Frank mit seinem Lamborghini etwas verborgen bleiben. Hast du eine Marke, wo du sagst, diese Millionenzahl möchte ich mir noch erwirtschaften, das ist mein Ziel? Nein, keine konkrete Marke. Mhm. Ich habe noch eine Beteiligung an einer Firma, die ich vor 1,5 Jahren eingegangen bin als Gesellschaft. Und da, wenn das gut läuft, dann kann das durchaus sein, dass wir vielleicht in 5, 6 Jahren, dass hier dann auch 15 bis 20 Millionen noch abfallen. Aber das weiß man nicht. Ja. Auch ist mir das nicht so wichtig. Also ich möchte trotzdem weiter arbeiten, weil in diese Schiene der Einsamkeit möchte ich einfach nicht rutschen. Ich möchte meine Aufgabe haben. Also Konrad, ich danke auch dir für den Anruf. Bitte? Und wünsche dir diesen schönen Sportwagen und dass da keine Dummheiten mitgemacht werden. Ich hoffe doch. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich noch Andy oder Andy dran und der ist 21. Hallo Jürgen. Hallo Andy. Andy, ne? Ja, Andy. Guten Morgen. 21 Jahre. Genau. Wie viele Millionen? Schwer zu sagen, weil ich die nur auf dem Papier habe. Was heißt das? Das heißt, ich habe mit 16 ungefähr mich in eine Firma angekauft, beziehungsweise eine Firma mitgegründet. Mhm. Die wurde dieses Jahr zur AG umgewandelt und wird nächstes Jahr an die Börse gehen. Hey, das heißt, kann man den Wert dieser Firma beziffern? Die Firma wird ungefähr auf knappe 100 Millionen Mark. 100 Millionen Mark? Wobei ich allerdings nur ungefähr 10% dran halte. 11%. Na, aber immerhin. Charlie, jetzt ist unsere Sendung zu Ende. Mit dir hätte ich gerne jetzt ausführlich noch geredet. Tja, das kann man nichts machen. Ich würde mal sagen, wir verabreden uns nochmal für morgen. Ist das okay? Können wir morgen nochmal miteinander reden? Ja, klar. Dann rufen wir dich nochmal an. Okay. Ja, Andy, bis morgen. Tschüss. Ciao. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass wir heute diese ganze Sendung zu diesem Thema hätten machen können. Also unser Superstar war Frank mit 28,4 Millionen Mark und die Lena am Anfang mit 16 Millionen Mark und Andy gerade, das ist halt auch wahnsinnig. Also, ich danke für das Vertrauen bedanke mich bei den Millionären, dass sie sich hier gemeldet haben. Und ich sichere euch hundertprozentig zu, dass euch kein Schaden oder kein Nachteil oder keine Nerverei entsteht durch diesen Auftritt hier bei mir in der Sendung. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Heute Nacht in der Technik Annette Bastian. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht und freue mich auf morgen und bin gespannt. Ciao.